Erster, ein König wird gut regieren. Seine Helfer werden auch gut sein. Zweiter, der König wird wie ein Schutz sein. Er schützt vor Wind und Sturm. Er ist wie Wasser in der Wüste. Er ist wie Schatten im heißen Land. Dritter, die Menschen werden klar sehen. Sie werden gut zuhören. Vierter, wer schnell redet, wird klug sein. Wer stottert, wird klar sprechen. Fünfter, man nennt schlechte Menschen nicht mehr gut. Man nennt böse Menschen nicht mehr wichtig. Sechster, ein schlechter Mensch sagt böse Dinge. Er plant auch Böses. Er tut schlechte Taten. Er spricht schlecht über Gott. Er gibt Hungrigen kein Essen. Er gibt Durstigen kein Wasser. Siebter, böse Menschen nutzen schlechte Mittel. Sie wollen arme Leute betrügen. Sie lügen, auch wenn Arme die Wahrheit sagen. Achter, gute Menschen denken an Gutes. Sie tun immer Gutes. Neunter, hört zu, ihr Frauen, die ihr sicher seid. Hört meine Worte, ihr Frauen ohne Sorgen. Zehnter, in einem Jahr werdet ihr Angst haben. Ihr habt jetzt keine Sorgen. Die Weinlese ist vorbei. Es gibt keine Früchte mehr. Elfter, habt Angst, ihr sicheren Frauen. Macht euch Sorgen, ihr sorglosen Frauen. Zieht eure Kleider aus. Zieht Trauerkleidung an. Zwölfter, die Menschen werden traurig sein. Sie schlagen sich auf die Brust. Sie weinen um die guten Felder. Sie weinen um die Weinstöcke. Dreizehnter, das Land meines Volkes wird voller Dornen sein. Die schönen Häuser sind weg. Die fröhliche Stadt ist auch weg. Vierzehnter, die großen Häuser sind leer. Die Stadt ist still. Offel und Warte sind jetzt Höhlen. Wildesel und Tiere leben dort. Fünfzehnter, dann kommt Gottes Geist von oben. Die Wüste wird zu einem Garten. Der Garten wird wie ein Wald sein. Sechzehnter, im Land wird es Recht geben. Gerechtigkeit wird im Garten wohnen. Siebzehnte, Gerechtigkeit bringt Frieden. Sie bringt Ruhe und Sicherheit für immer. Achtzehnter, mein Volk wird in Frieden leben. Sie werden sicher wohnen. Sie werden sicher ruhen. Neunzehnter, es wird hageln. Der Wald wird fallen. Die Stadt wird tief sinken. Zwanzigster, es ist gut für euch. Ihr sät am Wasser. Eure Rinder und Esel gehen frei.